Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Themenänderung heute Nacht bei uns. Das neue Thema heißt ungewöhnliche Berufe. Ungewöhnliche Berufe heute Nacht, Thema hier bei 1 Live Domian. Wer von euch geht einer ganz ungewöhnlichen Beschäftigung nach und hat Lust, mir und uns darüber etwas zu erzählen? Also wer ist zum Beispiel Bestatter? Ist ja durchaus ein ungewöhnlicher Beruf. Oder vielleicht Promi-Image-Berater gibt es. Oder Putzfrau in der Pathologie. Oder, das habe ich neulich auch gelesen, ist auch ein Beruf Akustik-Auto-Designer. Also es gibt wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht Hunderte, ganz ungewöhnliche Berufe. Ich möchte mich gerne mit euch darüber unterhalten. Und wenn ihr das auch wollt, das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111. Erster Anrufer, Toni. Ja, guten Abend. Hallo, Domian. Wie alt bist du? 21 Jahre. 21. Ja. Was machst du? Ja, also ich wollte dir erzählen von einem Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, zusammen mit 4 Freunden. Mhm. Wir haben ein ganz außergewöhnliches Hobby gehabt. Vorher, als wir 17 waren ungefähr, hat das angefangen. Wir haben uns mit Minnesang beschäftigt. Mit Minnesang? Ja, Minnesang aus dem Mittelalter. Ja, so hat man früher die Frauen verehrt, ne? Ja, richtig. Walter von der Vogelweide. Ganz genau. Ja. Und wir haben uns halt gedacht, wir waren in so einem Verein für Minne halt. Ja. Und wir haben uns gedacht, mein Gott, Jungs, was sollen wir uns jetzt irgendwie festlegen auf irgendeinen Beruf oder irgendwie sowas, das ist unser Leben, das könnte es sein. Mhm. Lass uns einfach, wir wohnen alle noch bei unseren Eltern, lass uns erstmal irgendwie versuchen, einen Job zu bekommen und halt den Rest des Jahres, also wir haben es bisher immer so halb gemacht, ja, dass wir dann den Rest des Jahres durch Europa bzw. durch die Welt tigern und uns unsere Minne halt ein bisschen versuchen, einen Mann zu bringen, halt irgendwie auftreten, um halt ein bisschen, ja, Kultur weiterzutragen, weil das ist ja heutzutage gar nicht mehr üblich, dass man sowas irgendwo hört und so weiter. So fing es an, das war die Grundidee. Und ja, heute ist das euer, also fast dein Hauptjob? Ja, sozusagen. Also das meiste an Geld verdienen wir eigentlich noch in der Zeit, wo wir halt zu Hause sind, mit sonstigen Jobs halt. Ich arbeite bei einer Versicherung, andere fahren Taxi. Und, aber der Minnesang ist euer Lebensinhalt. Ja, sozusagen. Ja. Jetzt beschreibt doch mal den Leuten, die vielleicht nicht so ganz vertraut sind mit diesem Metier. Was genau ist Minnesang? Ja, Minnesang war halt die früher im Mittelalter in Dichtform bzw. in Liedform vorgetragene Gedichte, Songs, mit denen halt Ritter, Hofadel bzw. auch ganz übliches Volk auf der dritte Stand halt versuchte, sein Mädel halt, ja, in höheren Kategorien war das meistens dann irgendwie herumzukriegen. Es war eine kunstvolle Form. Also wenn ich als Ritter im Mittelalter, ja, ganz genau, ein wunderbares Burgfräulein verehrt hätte, wenn ich doch gelebt hätte, wäre ich irgendwann mal zur Burg geritten, hätte mich unten hingestellt und einen Gesang angestimmt. Ja. Ne? Das nennt man der Minnesang. Genau das. Und die Schöne hätte hoffentlich irgendwann einmal aus der Burg geguckt und hätte mir zugewunken oder so. Ja, ganz genau so. Jetzt bitte, da muss ich dich jetzt um bitten, Toni. Eine Kostprobe. Ja, das geht das? Ich bin ein bisschen erkältet. Ich könnte dir was auf der Laute vorspielen. Ja, mach mal. Nicht okay. So viel, so eine kleine Kostprobe. Ja, ja, okay. Also das Begleitinstrument ist eine Laute, ne? Ja, ja, sozusagen. Aus alter Zeit, wir ja. Wir haben mehrere Instrumente, aber Laute halt. Ja. Ist da noch jemand mit dir im Zimmer? Ja, wir sind zu zweit. Ah ja. Udo Volk, die Gottes Burg, das Volk, der vor mir versagt, Ulfenstag, sprang er durch Hadefahrt, friete sein Herz an meine Seele heran. Also Toni. Ach, ich hau dich hier, liebste also, das ist kein profaner Schlager, ne? Das ist sehr anspruchsvolle Musik. Ja, im Grunde genommen war es das früher und es ist halt so geblieben. Und die Jugend interessiert sich leider nicht mehr dafür. Ja. Das ist sehr schade. Aber Gott sei Dank ihr als Jugendliche oder als junge Leute. Ja. Singt ihr das denn auch in Mittelhochdeutsch oder ist es in Hochdeutsch übersetzt? Ja, wir übersetzen die Texte, damit es ein bisschen näher an uns rankommt, im Grunde genommen. Aber ja, sonst verstehen die Leute ja nur Bahnhof, ne? Wenn ja. Es ist nun mal leider so, aber wir wollten halt ein bisschen originalgetreu bleiben, weil das wäre es ja, ne? Zieht ihr euch dann auch so mittelalterlich an, wenn ihr auf... Ja, so ein bisschen. Wir sind halt, also die Jungs sind halt relativ abgedreht auch. Die haben dann halt ihre Kostüme, wie gesagt, aus diesem Verein halt, haben wir halt auch ein paar Einflüsse mitgenommen. Und wir treffen uns halt auch mit den Leuten von früher und sagen halt, wie es war. Wir sind 6 Monate meistens unterwegs, also... Wo genau präsentiert ihr das denn dann? Auch in Fußgängerzonen oder so? Ja, das ist also, wir werden jetzt auch im Dezember sehr wahrscheinlich losfahren, aber wir haben halt noch nicht so getraut, in Deutschland uns so publik zu machen, weil Köln und so weiter ist halt ein bisschen was anderes gewöhnt. Wir haben uns noch nicht so ganz getraut. Nein, ich finde es ausgesprochen interessant und ich bin sicher, dass ihr Anklang finden werdet bei den Leuten. Wenn ihr in einer schönen mittelalterlichen Uniform da zu sehen seid und diese Sachen so präsentiert, auch mit Laute, glaube ich, dass die Leute das sehr schön finden werden. Ja, wir haben halt Laute, Geige, Pauke. Ja, wunderschön, wunderbar. Also ich empfehle euch sehr, nach Köln zu kommen, mal hier auf dem Domplatz oder wo auch immer. Ja, das ist sowieso geil. Das wäre so die Krönung eines Konzertes oder irgendwie eines Abschnittes, der quasi da begleitet. Wie ist das denn, Toni, wenn du scharf auf ein Mädel bist, kann es dann auch passieren, dass du nachts vor deren Fenster stehst und mit der Laute ihr wunderschöne Sachen davor singst? Ja, die Frage ist, ob das, ob man sich in dem Moment vielleicht für viele beziehungsweise allgemein nicht so ein bisschen zum Narren macht. Wir sind da noch ein bisschen scheu. Also ich habe schon mal so Lieder halt geschrieben und wir waren auch in Wien. Wir wollen jetzt auch wieder dahin. Ja. Und da halt in so einem Lokal bei den Bekannten wollen wir sozusagen spielen für einen längeren Zeitraum, auch um abends mal zu gucken, wie das ankommt. Wir wollen uns finanzieren, weil unser ganz großer Erfolg, also was heißt Erfolg, wir wollen unser Konzert irgendwann mal richtig im Ausland machen, also so Ausland, so was weiß ich, in Australien mal sozusagen ein bisschen auf Tour gehen und uns das Land bzw. die Städte angucken. Wie viel Geld verdient ihr da so mit im Jahr oder im Halbjahr, so kann man das sagen? Du musst dir so vorstellen, ein Musiker, also das ist ja mehr oder weniger brotlose Kunst, das müssen leider viele auch bestätigen und wir müssen halt manchmal damit rechnen, dass wir, was weiß ich, in der Woche höchstens vielleicht mal 500 Mark machen oder so. Also, dass wir durchschlagen können. Dass da andere Zeiten kommen und dass ihr so richtig Profi-Minnesänger werdet demnächst. Ja, das muss echt wieder rauskommen. Und den Tipp mit der Freundin, also wenn ich ein Mädchen wäre und mir ein junger Mann sowas darbieten würde, nachts vor meinem Fenster, wäre ich, glaube ich, sehr gerührt. Ja, ich wäre es auch, glaube ich. Ja, aber kannst du dir vorstellen, es gibt in Köln irgendwann mal so ein Lokal, ich gehe zum Baden oder so und dann gehst du da hin und dann wirst du den ganzen Abend mit Minnemusik voll, also präsentiert. Ja. Voll in Stimmung gebracht, sozusagen. Also ich finde das eine sehr tolle Sache, sehr schöne Sache und will euch nur ermutigen, da weiterzumachen. Ich hoffe, dass ich euch irgendwann mal hier in Köln oder in einer anderen Stadt sehen werde. Ja, das wäre echt schön. Viel Erfolg. Ja, alles schönen Gruß an deinen Kumpel. Ja. Tschüss. Ciao, Mann. Also, unser Thema heute Nacht heißt nicht so wie in den Zeitschriften ausgedruckt arm und reich, das haben wir verschoben. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Berufe. Wer von euch geht einem Beruf nach, der sehr ausgefallen ist, der euch vielleicht sogar sehr peinlich ist? Kann ja auch sein, dass ihr nicht gleich jedem gerne auf die Nase bindet, wenn ihr jemanden kennenlernt, ich bin das und das. Wenn ihr mir das aber gerne auf die Nase binden wollt und mit mir mal ein bisschen über euren ausgefallenen Job reden wollt, das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111. Und ihr könnt natürlich auch faxen unter 0180-5678-110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Bin gespannt jetzt auf den nächsten Beruf. Michael, 25 Jahre alt. Hallo. Ja, wunderschönen guten Abend, Jürgen. Michael, was machst du? Ja, also ich bin im Moment in keinem ungewöhnlichen Beruf, aber ich habe einen ungewöhnlichen Beruf ausgeführt, also mal gemacht. Und zwar war das im Timesharing. Das sagt jetzt natürlich keinem was. Also Zeitarbeit oder was? Nein, es geht um Urlaubsteilzeiteigentum. Ja. Also da werden dann Apartments an den Leuten gebracht. Ja. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Und zwar auf Lanzarote, Kanarischen Inseln. Also du hast Apartments an Urlauber vermietet für eine Urlaubssaison, oder wie? Nee, weniger. Erklär's mal klarer. Bitte? Erklär's mal klarer. Ich war OPC, Outside Person Contactor. Das sagt uns auch recht wenig. Erklär's mal auf Deutsch. Also ich habe mit einer Kollegin zusammen auf der Strandpromenade in Puerto del Carmen, sind mit dem Auto rumgefahren. Und haben dann halt geguckt, wo deutsche Touristen sind. Ja. Oder nicht nur deutsche, auch englische oder schwedische. Und dann haben wir die angesprochen und haben gesagt, hey, wir haben hier so ein neues Urlaubssystem. Das möchten wir euch mal gerne vorstellen. Und wenn ihr da Interesse an habt, dann kommt mal hoch zu uns in der Anlage. Und dann sind dann halt Leute, die euch dieses Urlaubssystem erklären. Und das war mehr oder weniger mein Job. Und was ist das für ein Urlaubssystem? Timesharing heißt eigentlich, dass die Leute sich wochenweise in Apartments einkaufen. Das heißt, die sind dann gegliedert in grüne Wochen, rote Wochen, weiße Wochen, Moment, Hauptsaison, Nebensaison. In welche Apartments einkaufen? Das ist, es gibt mehrere Anlagen, also nicht nur in Spanien, sondern überall auf der Welt. Mhm. Und in Amerika ist dieses System eigentlich, ich sag mal, 30% der Amerikaner machen nur noch über dieses System. Sind das Privatapartments oder sind das Ferienapartments? Das sind Ferienapartments. Mhm. Ich verstehe, sag mal, was da das Besondere an ist. Also wenn ich kann doch irgendwie ein Apartment mieten für die Feriensaison. Was ist da Besonderes dran? Das ist besonders, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die 46. und 47. Woche, da kaufe ich mich jetzt ein. So, und das ist dann eine gewisse Summe, die ich dafür bezahlen muss. Mhm. Und wenn ich das bezahlt habe, gehört die 46. und 47. Woche, gehört das Apartment mir. Ja, klar. Dort könnte ich dann mein Leben lang Urlaub machen und brauche halt nur noch die Flüge zu bezahlen. Wie, so, ich meine, aber nicht, Moment, verstehe ich auch nicht. Wie, ich meine, nur in der 6. oder 47. Woche kann ich ja Urlaub machen. Ja, aber das jedes Jahr. Mhm. Jedes Jahr in der 46. und 47. Woche kann ich dann da meinen Urlaub machen, mhm, weil ich dafür ja bezahlt habe. Mhm. So. Das will aber keiner. Also ich denke mal, will keiner, so ein Ehepaar, 25, 26 Jahre alt, die wollen natürlich nicht ihr Leben lang auf Lanzarote dann ihren Urlaub in der 46. und 47. Woche machen. Aber du hast den Leuten das so aufgeschwatzt, oder wie? Nein, da gibt's dann eine Tauschbörse. Und auf dieser Tauschbörse konnten die Leute dann halt ihre Wochen anbieten und tauschen. Ja, das heißt, wenn ich dann in Griechenland Urlaub machen will, dann tausche ich meine 2 Wochen Lanzarote halt gegen 2 Wochen Griechenland. Mhm. Und wenn ich nach Amerika wollte, da wird sogar 1:2 getauscht, dann kann ich 1 Woche Europa gegen 2 Wochen Amerika tauschen. Mhm. Also irgendwie bin ich jetzt ein bisschen blöd. Mit wem tausche ich denn dann? Mit allen anderen, die sich auch per Timesharing da eingekauft haben. Mhm. Ja. Ja. Haut mich jetzt nicht so um. Ist wahrscheinlich irgendeine Form. Ist das was Legales oder? In Deutschland wird sehr viel Negativpropaganda dagegen gemacht, weil erstens, wer einmal mit diesem System Urlaub macht, braucht kein Reisebüro und keine Reisegesellschaft mehr. Und zweitens, es gibt sehr viele schwarze Schafe, die Leute um ihre Kohle abzocken. Heißt das denn, dass ich dann, wenn ich das unterschreibe, mein Leben lang so ein Ding dann am Hals habe oder wie? Im Prinzip habe ich ja nur einmal die Summe bezahlt. Das heißt, die Summe muss ich ja im Vorhinein bezahlen. Das ist, um da eine Summe zu nennen, für eine Reisewoche um die 10.000 Mark sind das. Was heißt denn weiß? Ich glaube, wir können nicht gut miteinander reden, Michael. Du redest mir zu verschwommen. Ich weiß, was heißt jetzt wieder weiße Woche? Weiße Woche ist Nebensaison. Ja. Das ist eine Woche Nebensaison. Ja. Die rote Woche ist dann eine Woche Hauptsaison. Ja. Okay, ich glaube, wir belassen das mal. Es ist ein ungewöhnlicher Beruf im Tourismusgewerbe. Ich blick nicht so ganz durch, was du da gemacht hast, aber ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter jetzt vertiefen. Danke für deinen Anruf, das war sicher auch ein ungewöhnlicher Beruf. Alles Gute dir. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt ist Kerstin dran. Ich hoffe, ein Beruf, den wir alle auch sofort verstehen, ein ungewöhnlicher Beruf. Kerstin, 18 Jahre, hallo. Hallo, Domian. Ja, hallo, Kerstin. Erstmal ein herzliches Lob an deine Sendung. Ich gucke die jeden Abend, wenn mein Fernseher nicht gerade wieder spinnt. Ich hoffe, dass das Fernseher nicht spinnt. Also was machst du? Nein, ich sitze im Auto. Du sitzt im Auto im Moment? Ah, ich sitze im Auto und telefoniere per Handy, weil bei mir zu Hause ist das Telefon abgestellt. Aha. Aber du willst mir von deinem ungewöhnlichen Beruf erzählen? Ja, ich bin vormittags Krankenschwester und nachmittags gehe ich anschaffen. Mhm. Und ich bilde auch junge Mädchen aus, die diesen Beruf irgendwann professionell ausüben möchten. Bist du gerade mitten in der Tätigkeit quasi? Nein. Nein. Ich sitze gerade im Auto und komme von einem Kunden wieder. Ja, das meinte ich eigentlich jetzt so. Also, dass du gerade nicht neben dem Kunden liegst, war mir schon klar. Aber du bist noch im Rahmen deiner zweiten Tätigkeit im Moment unterwegs. Ja, bin ich noch. Ja. Also morgens Krankenschwester und nachmittags und den Rest des Tages Hure. Ja. Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil ich mittlerweile 42.000 Mark Schulden habe, die ich durch meinen ehemaligen Heroinkonsum bekommen habe. Ich war 2 Jahre lang heroinsüchtig. Ja. Bist du von der Sucht runter? Ich habe einen Entzug gemacht, aber ich bin noch nicht runter. Das heißt, du konsumierst immer noch Heroin? Ja. Und musst dafür auch Geld ausgeben? Ja. Ja? Sehr viel sogar. Sehr viel. Du hast 42.000 Mark Schulden? Ja. Und musst dennoch jede Woche sehr hohe Beträge auf den Tisch legen, um die Sucht weiter zu finanzieren? Genau. Wie viel kostet dich deine Sucht pro Woche? Ich kann es wohl sagen, pro Tag. Pro Tag, ja. Ja, pro Tag 800 bis 900 Mark. Pro Tag 800 bis 900 Mark? Ja. Wie viel verbrauchst du dann? Wie viel Gramm? Meistens, also wenn ich zu guten Konditionen, ich handle selber auch damit, wenn ich zu guten Konditionen vom Händler kriege, 3 bis 4 Gramm. Das heißt, das Geld, was du als Prostituierte verdienst, sage ich jetzt mal so, ich habe es jetzt gar nicht so schnell durchgerechnet, aber ich frage dich auch, ist das Geld gleich schon wieder weg für Heroin? das ist zum größten Teil wieder weg, ja. Das heißt, dir bleibt, solange du in der Sucht dich aufhältst, gar nichts anderes übrig, als Prostituierte zu arbeiten. Genau. Mhm. Aber selbst wenn ich damit jetzt aufhören würde, also einen einzelnen Bruch machen würde, würde es mir im Endeffekt sowieso nichts mehr bringen, weil ich habe eben diese Schulden und ich habe auch eine Krankheit. Die habe ich vor 2 Tagen erfahren. Was für eine Krankheit hast du? Ich bin seit 2 Jahren HIV-positiv. Und das hast du jetzt kürzlich erst erfahren? Ja. Und wie hast du erfahren, dass du seit 2 Jahren HIV-positiv bist? Vor 2 Jahren war ein Zwischenfall. Ich war bei einem Unfall und habe erste Hilfe geleistet und dabei habe ich erfahren, dass dieser Mensch HIV-positiv ist. Also schätze ich, dass es 2 Jahre her ist. Also du hast dich angesteckt während deiner Krankenschwestertätigkeit? Nein, in der Freizeit. In der Freizeit? Ich habe jemanden in der Freizeit erste Hilfe geleistet. Ja. Damals. Und das hast du jetzt so rekonstruiert, dass du es dir da hast wahrscheinlich geholt? Ja. Bist du dir sicher, dass du es dir nicht bei irgendeinem Freier geholt hast? Bin ich mir eigentlich ganz sicher, weil ich ohne Kondom nichts mache. Mhm. Nun bist du stark heroinabhängig und bist morgens halbtags als Krankenschwester tätig. Ja. Ist das überhaupt zu verantworten, so einen verantwortungsvollen Job zu haben, mit quasi dann aber als süchtiger Mensch? Ich weiß nicht, ob es zu verantworten ist. Ich glaube an mich schon nicht mehr. Mhm. Weil ich eben, ja. Nimmst du Heroin, auch wenn du im Krankenhaus arbeitest? Ja. Sonst komme ich über den Tag nicht klar. Oh, mir wird ganz mulmig, Kerstin, was du mir da alles erzählst. In vielerlei Hinsicht. Einmal glaube ich auch, dass das nicht zu verantworten ist, eine solche Tätigkeit auszuüben als Heroinabhängige. Dann wird mir ganz mulmig, wenn ich mir dein Leben vorstelle. Du bist so jung noch. Ja. Und du scheinst ja auch nichts Gravierendes verändern zu wollen an deinem Leben, oder? Ich will jetzt nichts mehr verändern. Seit ich das Ergebnis weiß, will ich überhaupt nichts mehr verändern. Hast du dich denn schon aufgegeben? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, allmählich. Ich habe den größten Teil meines Lebens hinter mir, schätze ich. Mein Vater ist Alkoholiker seit Jahren. Meine Eltern leben jetzt zum 4. Mal in Trennung. Und meine Mutter hat nie was Besseres zu tun gehabt, als mich jahrelang durchzuprügeln. Mhm. Nach außen hin war es immer der Heiligschein der Familie. Bist du eigentlich schon fertig mit der Ausbildung oder bist du noch Schwesternschülerin? Ich bin noch Schwesternschülerin. Und dann geht das so halbtags, nur halbtags zu arbeiten? Es geht eigentlich nicht, aber ich tausche meine Schichten und wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich das. Wie viele Sonst bin ich einfach nicht da. Ja. Wie viele Männer am Tag bedienst du? Heute waren es 7. 7 Männer? Ja. Wie viel nimmst du pro Mann? Das kommt drauf an, wie lange und was, aber ich habe heute eigentlich ziemlich gut verdient, 2000 Mark. Mhm. Du lebst dann ja auch ein absolutes Doppelleben, ne? Mhm. Und gelingt dir das denn alles so zu kaschieren, auch deine Sucht zu kaschieren im Krankenhaus? Nein, das gelingt mir nicht. Also die haben so eine Vermutung, deine Kollegen oder die Ärzte? Ja, die haben auch dafür gesorgt, dass ich jetzt vor 3,5 Monaten erstmal in Therapie kam. Ach, dann ist es aber richtig raus schon, dass du abhängig bist. Das ist raus, ja. Mhm. Und hat dein Chef dir nicht weitere Konsequenzen angedroht? Er hat mir mit der Kündigung gedroht und die erwarte ich auch in den nächsten Tagen. Wenn ich das Ergebnis bekannt gebe vom HIV-Test, erwarte ich sowieso. Mhm. Also bei dir bricht alles zusammen im Moment, ne? Ja. Mhm. Es ist alles zusammengebrochen bei mir. Ich habe schon versucht, dich früher zu erreichen, aber irgendwie kommt man nicht durch. Mhm. Kerstin, aber trotzdem, ich glaube, dass du wirklich richtig in der Scheiße sitzt im Moment. Krasser kann man das, glaube ich, gar nicht sagen und es ist auch so. Aber trotzdem glaube ich, dass du auch eine Möglichkeit finden musst und finden wirst, um ein bisschen Land für dich zuzugewinnen. Du hast 42.000 Mark Schulden. Ich will dich nicht weiter anhalten, dass du als Prostituierte arbeitest. Aber es muss jetzt irgendetwas passieren. Du müsstest in eine Klinik. Du musst erst mal sehen, dass du die Sucht in den Griff kriegst. Ich weiß, ich hatte auch eigentlich vor, eine Entzugstherapie zu machen, ja. Aber ich habe ich war in der Diakonie in Minden, ich sage es jetzt einfach, ich war in der Diakonie in Minden, aber ich überlege, ob ich da überhaupt noch weiter hingehe. Warum? Weil ich nicht glaube, dass mir ein Entzug noch was bringt. Warum nicht, Kerstin? Ich bin AIDS-krank. Ja. Und AIDS ist nur meine Krankheit. Ich kann meinen Beruf eh nicht weiter ausüben. Kerstin, du bist HIV-positiv. Das ist ein Unterschied. Du bist angehende, du bist fast fertige Krankenschwester. Ja. Dann kannst du das einschätzen. Du bist, weinst du? Ja. Du bist nicht oder noch nicht AIDS erkrankt. Du bist HIV-positiv. Trotzdem. Ja, ich will das ja auch nicht runterspielen. Das ist nun wirklich nichts Geringfügiges. Aber es gibt da ja nun auch Mittel und Wege, das Leben zu gestalten. Das weißt du ja auch. Aber das allererste, was du machen musst, ist, du musst von der Sucht wegkommen. Ja. Dann musst du sehen, dass du von den Schulden runterkommst. Ich sage jetzt was ganz Unkonventionelles. Mhm. Ich will wirklich jetzt keine Werbung für den Beruf der Hure machen. Aber mir wäre fast schon wohler, wenn du sagen würdest, ich gehe in einen Entzug. Wenn ich den Entzug geschafft habe, arbeite ich weiter als Hure, um meine Schulden loszuwerden. Und nur deshalb. Und wenn ich die losgeworden bin, versuche ich einen anderen Beruf. Du bist ja noch so verdammt jung, einen anderen Beruf zu finden. Krankenschwester ist nun mal mein Traumjob. Ja, aber es gibt sicher auch noch im weiteren Umfeld dieses Bereiches auch Möglichkeiten für dich zu arbeiten. Und was das HIV-Positive angeht, du weißt mittlerweile auch, dass Leute sehr, sehr, sehr, sehr lange mit dem Virus leben können. Ich weiß es, ja. Das weißt du. Und ich und wir alle haben die Hoffnung, dass vielleicht wirklich in 10 Jahren, in 5, 8, 9 oder 12 Jahren ein Medikament gefunden wird. Und du könntest Nutznießerin von diesem Medikament sein. Du hast diese Chance im Moment noch in der Hand. Wirf das doch nicht alles weg. Du bist erst 18 Jahre alt und ich habe auch Respekt vor all dem, was du gerade angedeutet hast, was du für eine Scheiße schon erlebt hast. Aber es gibt immer noch eine Möglichkeit für dich. So wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Weißt du, ich möchte einfach nicht, dass du jetzt zu mir sagst, ich gebe jetzt alles auf, ich renne weiter in meine Ruinen hinein und in 2 Jahren bin ich tot. Das kann doch nicht die Lösung sein. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass ich eher sterbe. Weil ich weiß nicht, wie ich mit dem Ganzen fertig werden soll. Ich bin einfach fertig mit den Nerven. Mhm. Das glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, dass man dir helfen kann, wenn du die Hilfe nur selbst auch suchst und die Hilfe auch annehmen möchtest. Ich habe eine Hilfe angenommen. Darf ich eventuell jemanden auf diesem Weg grüßen? Ja, klar. Das ist von Uwe Brandt. Das war mein ehemaliger Religionslehrer. Ich habe sehr oft mit ihm gesprochen und er hat auch immer versucht, mir zu helfen, aber er kann es auch nicht. Kerstin, möchtest du nochmal mit meinem Psychologen ein paar Worte sprechen? Das würde mich freuen. Ja, dann leg mal ganz schnell auf und der Peter, der ist heute Nacht hier, wird dich gleich nochmal anrufen. Und okay. Ich möchte dich ganz inständig von meiner Seite, ganz privat auch nochmal, der Jürgen Domian bittet dich jetzt, das doch nochmal zu überlegen und wirklich ganz, ganz konkret daran zu gehen, in einen Entzug einzufädeln für dich. Das ist das allererste, was du machen musst. Wenn du das nicht zuerst machst, kannst du alles andere vergessen. Ja. Leg mal auf und der Peter ruft dich gleich wieder an. Okay. Alles Bis Gute. Dann. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Jetzt ist der Peter dran. Unser Thema heute Nacht heißt ja ungewöhnliche Berufe. Jetzt war das gerade wirklich eine Mixtur von einem persönlich sehr beeindruckenden Schicksal auch. Die Kerstin hatte nun 2 Berufe, die Kombination zwischen Prostituierte und Krankenschwester. Wenn ihr ein sehr ungewöhnlichen Beruf habt und mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft mich ganz einfach an unter 0180 5678 111. Und der Peter, 37 Jahre, hat mich angerufen. Ja, hallo Jürgen. Und er hat mir irgendwas zu erzählen. So ist es, hallo Jürgen. Peter. Ja, es war schwerer Tobak. Bei mir ist es bei weitem nicht so hart. Ich habe auch 2 Berufe. Mhm. Und zwar bin ich Sensoriker und ich bin Astrologe. Also fangen wir mit dem ersten. Du bist Sensoriker? Ja. Was ist das denn? Das ist eigentlich ein Beruf, den man nicht so erlernen kann. Mhm. Ich arbeite für einen Tabakkonzern. Ja. Und zwar teste ich Zigaretten. Also oft nennt man mich auch einen Testraucher. Ja. Aber nicht in der Form, dass ich eine Zigarette rauche und sage, die schmeckt gut oder die schmeckt schlecht. Mhm. Sondern ich muss diese Zigarette befühlen, beriechen, sagen, wonach sie schmeckt. Also du musst sie aber auch schon rauchen, ne? Ich muss sie aber hinterher rauchen. Ah, ja. Erst muss ich sie mir genau angucken. Mhm. Ist der Filter lang, ist er kurz? Mhm. Was ist das für ein Papier? Wie fühlt sich das Ding an? Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, kein wertendes Urteil. Es geht nur darum, die Zigarette zu beschreiben. Mhm. Also du darfst nicht sagen, die stinkt nach meinem Geschmack, sondern du sagst einfach, die riecht nach Harz oder so. So ist es. Sowas, ja. Sagen wir es. Oder nach Ammoniak, wie wir sagen, oder ja. Hamsterkäfig ganz unten. Das ist dann die häufigste Sache. Und das ist insofern ganz interessant. Es klingt, so viele Zigaretten gibt es ja gar nicht, aber da die Zigarettenkonzerne sich ja auch ziemlich erweitern nach Osten hin, also wird in Polen gekauft, in Slowenien, in Kirgisien und so weiter und so fort. Und wir kriegen also erstmal die ganzen Hausmarken auf den Tisch und müssen die beurteilen. Ach ja, du beurteilst auch die Produkte der Konkurrenz quasi. Ja. Aber nicht, was ich rauche. Also das wird dann immer geblindet sozusagen. Ja. Was hat denn dein Arbeitgeber, also dieser Tabakkonzern, was hat er davon? Eine ganze Menge. Wir waren in Deutschland die Ersten, die das gemacht haben. In Amerika haben sie es wohl schon vorher gemacht. Es dient auch der Produktneuentwicklung. Das ist das Entscheidende. Weil die Amis, die haben zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Camel haben, die ist viel parfümierter als der deutsche Camel. Und es wird dann immer probiert, wir kriegen dann ganz unterschiedliche Mischungen. Ich arbeite also in dieser Forschungsabteilung und ich kriege von einer Zigarette 20 Versionen auf den Tisch geknallt. Wie viele Stunden am Tag machst du das? Das sind immer 2,5 Stunden am Tag. Immer 2,5 Stunden. Ja. Ist das im Rahmen einer Festanstellung oder machst du das freiberuflich? Das mache ich auf Honorarbasis. Auf Honorarbasis. Und du gehst da wirklich jeden Tag hin und testest 2 Stunden dann die Zigaretten? So ist es. Mehr als 6 dürfen wir halt nicht, weil danach ist der Geschmack halt auch ein bisschen hin, da kann man das nicht mehr so unterscheiden. Ja, klar, das ist ja wie beim Parfümriechen auch so, ne? Da so kann man ist ja es, auch. Ja. Bist du denn selbst auch Raucher? Ich bin selbstverständlich auch Raucher. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr schräg, wenn du gesagt hast, nein, ich bin eigentlich nicht Raucher. Wir haben einen dabei, also wir sind zwischen 12 und 18 Leute. Mhm. Wir haben einen dabei, der raucht auch nur da tatsächlich. Ja, das ist ja irre. Wie habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Wie bist du darauf gekommen, daran gekommen? Ja, das war eigentlich, als das aufgebaut wurde, das war ein Studentenjob, mehr oder weniger. Und es war auch überhaupt nicht sicher, ob das weiter fortgeführt wird. Ich habe mich da gemeldet und man musste halt erstmal ein paar Tests durchchecken. Man muss also die verschiedenen Grundgeschmacksarten kennen. Es gibt Leute, die merken das ihr ganzes Leben nicht. Die können zum Beispiel zwischen bitter und sauerlich unterscheiden. Ja, und solche Tests, dann kriegst du 20 verschiedene Fläschchen mit verschiedenen Gerüchen dran und musst sie wieder identifizieren. Und das ist das ist sozusagen die Qualifikation. Und wenn du die schaffst, dann kannst du da reinkommen. Ja. Kann ich mir das so vorstellen, dass du da alleine in einem Raum sitzt? Nein, mit mehreren. Wir sitzen da, wie gesagt, zu 12 oder zu 18. Ach so, alle in einem Raum dann? Alle in einem Raum. Ja. Und es darf auch sonst nicht geraucht werden. Die Zigaretten werden also erst, wie gesagt, befühlt. Und dann hast du neben dir eine Liste liegen und schreibst immer alles auf, wie dir was vorkommt. Ein Bogen, den wir sozusagen selbst entwickelt haben. Ja. Und da haben wir dann eine Skala von 0 bis 10 und auf dieser Skala wird angekreuzt. Also riecht sie stark nach Lakritz, riecht sie wenig nach Lakritz oder gar nicht, dann kriegt sie eine Null. Kannst du denn die Zigaretten deines Konzerns, kannst du die ermitteln, schmeckst und riechst und fühlst du die direkt? Kannst du die identifizieren? Jein. Also die haben so eine Standardzigarette. Wir müssen ab und zu immer mal abgleichen, damit alle Leute so ungefähr so den gleichen Standard haben. Ne? Was nun bitter ist, was nun sauer ist und wie wir das empfinden. Und die kriege ich schon immer raus. Also wenn ich die auch angeboten kriege, weiß ich sofort, wenn ich sie in der Hand habe. Was verdient man da pro Stunde oder pro Einsatz? Ach, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir verdienen pro Stunde 20 Mark. Und kriegen natürlich noch Zigaretten am Monatsende auch noch dazu. Ja. Und hin und wieder nehmen wir auch welche mit nach Hause, weil so viele sind, dass es also in den Sitzungen gar nicht zu beurteilen ist. Hast du den Eindruck, dass du dadurch noch mehr zu einem starken Raucher geworden bist? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Weil ich rauche viel intensiver, viel vorsichtiger. Die Leute halte ich manchmal für beknackt, wenn ich in der Kneipe bin. Ich kriege eine Zigarette, die ich nicht kenne. Und dann befühle ich die erstmal, berieche sie erstmal. Ja. Also man raucht sehr viel intensiver. Und das machst du viele Jahre schon? Das mache ich seit 8 Jahren. Ja, Student hast du angefangen. Ja. Und das hast du vor, auch noch eine ganze Weile zu machen. Solange das läuft, mache ich das auf jeden Fall weiter. Der zweite Beruf ist Astrologe. Ja. Richtig, als Beruf auch? Richtig, das mache ich dann ganz freiberuflich. Ja. Da hatte ich auch schon mal früher versucht anzurufen. Ja. Weil manchmal, wenn ich deine Sendung gucke, dann sitze ich am Computer und schreibe gerade ein Horoskop und dann höre ich also irgendwie eine Sache und dann fällt mir irgendwie nur ein Mars Pluto. Mann, wieso merkt er das nicht? Also man kann bei dir ein Horoskop in Auftrag geben. Man kann bei mir ein Horoskop in Auftrag geben. Was muss man dir denn dann als Informationen zukommen lassen? Man muss mir nur das Geburtsdatum, Geburts Bescheid. Mhm. Und zwar nicht die von der Mutter genannte, sondern wirklich die korrekte. Das heißt, beim Standesamt muss man da anrufen. Ach so. Ne, und den Ort. Mhm. Und dann errechne ich daraus ein Horoskop. Mhm. Ich mache also keine Prognosen. Ich sage also nicht, in 3 Monaten wird ja ein hübsches, blaues Mädchen über den Weg laufen. Du sagst nur über den Charakter was aus. Über die Potenziale, die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, mhm. Die Behinderungen, die da stehen. Ja. Und versuche jetzt also wirklich... ich sage immer seriös, also wirklich ordentlich und verantwortungsvoll in erster Linie zu tun. Hast du dir das so autodidaktisch beigebracht? Nee, ich habe das bei einer Lehrerin richtig 4 Jahre lang gelernt. Ja. Und habe da vor der Prüfung ein bisschen gekniffen, weil ich ein schlechter Mathematiker bin. Ach so. Wie viele Kunden hast du als Astrologe? Ach, das geht ganz gut durch Mundpropaganda, weil ich, wie gesagt, mich bemühe, verantwortungsvoll zu arbeiten und also keinen Blödsinn. Also du kannst gut davon leben? Ich kann von diesen beiden Sachen zusammen kann ich ganz gut. Kombiniert leben. mit der Raucherei. Ja. Es ist so komisch, wie Menschen sich so durchs Leben schlagen, ne? Ja. Also jetzt in deinem Fall auch, finde ich schon sehr abgefahren. Testraucher, Sensoriker und Astrologe. Ja, ne? Also läuft eigentlich jeden Tag über den Weg sowas. Im Prinzip will ich irgendwann auch die Raucherei dann aufgeben, im Endeffekt, und nur von der Astrologie leben, weil das ist gesünder. Ist es nicht nur gesünder, es ist auch das, wonach mir der Sinn strebt, was also auch wichtiger ist. Also ich fand's interessant. Ich danke dir für den Anruf. Ja, ich habe mich gefreut. Und viel Erfolg in den beiden Jobs oder hauptsächlich dann mit der Astrologie. Ja, schönen Dank, Jürgen. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 30 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, Telefon-Talkshow. Und heute Nacht heißt unser Thema ungewöhnliche Berufe. Wer von euch geht einer sehr ungewöhnlichen Tätigkeit nach? Also ich hatte ja gerade schon mal das Beispiel des Bestatters genannt. Ist ja doch ungewöhnlich. Oder des Promi-Image-Beraters. Mir fallen gar nicht so viele Beispiele ein. Es gibt so viele, dass wir uns wahrscheinlich wundern würden. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, über euren Job, euren ungewöhnlichen Job, 0180-5678-111. So, jetzt machen wir weiter. Nein, wir machen noch nicht direkt weiter. Die Nation wartet noch auf das Fax, was ich vorgestern schon angekündigt hatte. Gestern passte das nicht, weil unsere Sendung so ernst war. Da habe ich mir gedacht, das liest du mal nicht vor. Es gibt 3 Faxe zu einem noch schönen Thema aus der letzten Woche. Ihr könnt euch erinnern, hoffe ich zumindest, einige von euch. Es ging ja mal wieder um das schöne Thema Pinkeln im Stehen, ja oder nein. Carsten Körner hat mir gefaxt aus Wuppertal. Lieber Jürgen, in deiner Sendung von Mittwoch auf Donnerstag, letzte Woche, beklagte sich Anita über ihre Männer, die nur im Stehen pinkeln und dabei alles vollspritzen. Anita, ihre Männer, ihre Söhne und ihren Ehemann. Hier ein kleiner Tipp. Der absolute Greuel eines jeden Stehpinklers ist ein WC-Deckel, der sich nicht hochstellen lässt, sondern immer wieder runterfällt. Dieses kann ich nur bestätigen. Oft stehe ich auch, ich persönlich, vor solchen Klos und bin rot vor Wut, weil immer wieder dieser Deckel runterfällt. Er schreibt weiter, Carsten Körner. Um dies zu erzielen, gibt es folgende Möglichkeiten. Man bestellt einen Klempner, der den WC-Topf ganz eng an den Wasserkasten montiert, oder man befestigt an der Stelle, wo der WC-Deckel an den Wasserkasten stößt, einen Abstandhalter. Das wirkt, meint er. Dann hat André gefaxt. Mir ist mal in einer Pension in Sindelfingen bei Stuttgart etwas passiert. Die hatten nämlich hinter den Kloschüsseln, hinter den Kloschüsseln, einen ca. 20 x 20 cm kleinen Spiegel, so in Bauchhöhe an der Wand angebracht. Zuerst hatte ich mich gewundert, was das sollte, bis ich irgendwann mal pinkeln musste und ich darüber überraschenderweise und dabei direkt auf mein bestes Stück blickte. Da hat es mich eiskalt erwischt und ich hatte ein schlechtes Gewissen. André, wie bist du denn drauf? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Männer dann erst recht im Stehen pinkeln, wenn da so ein kleines Spiegelchen hängt. Oder denke nur ich so? Weiß es nicht. Und noch ein kleines Fax von Alfred. Lieber Domian, noch ein Nachtrag zu dem Waschbeckenpinkler, zu denen ich mich auch bekenne. Diese zum Nasenrümpfen anlassgebende Praktik ist auch extrem umweltfreundlich. Denke daran, wie viel Wasser gespart werden könnte, wenn jeder deutsche Mann dieses machen würde. Herzliche Grüße und vielen Dank für deine anregende und hilfreiche Sendung. Alfred aus Konstanz am Bodensee, wo Wasser nicht Mangelware ist, steht hier. So, das war jetzt aber das zu den Faxen. Jetzt geht's weiter mit unseren ungewöhnlichen Berufen und ich bin gespannt auf Sascha, 23 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Sascha, was machst du? Hi, ich komme aus Berlin, ich bin Play Scout. Play Scout? Ich bin Play Scout, ja. Was ist das dann? Ungewöhnlicher Beruf. Wir suchen Drehorte für Filme, für Werbung, für irgendwelche Aufnahmen. Mhm. Alles, was mit Werbung und Film zu tun hat. Also, wie sagt man, Play Scout? Play Scout, das gibt es nur in Berlin, nur in Köln bei euch und in Berlin halt. Mhm. Das heißt also, wenn beispielsweise die Produktionsfirma vom Tatort ein Drehbuch vorliegen hat, genau, dann lest ihr das Drehbuch? Dann bekomme ich das, genau, ja. Ich lese das durch und wir machen uns Gedanken, wo das spielen könnte. Ja. Also genaue Sachen von wegen, also nicht immer Brandenburger Tor, nicht immer Gendarmenmarkt, also nicht immer die gängigen Sachen. Nicht immer Kölner Dom? Nicht immer Kölner Dom. Ja, ja. Okay. Halt, ja, neue Sachen. Also ist ja langweilig, wenn alles in der gleichen Ecke spielt. Und von wegen, man braucht ja auch mal so abgefahrene Orte. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen zum Play Scout? Also ich habe das nicht gelernt. Ich hab als Verkäufer in Essen mal gearbeitet und bin dann nach Berlin übergesiedelt und habe mir hier einen Job gesucht. Hab die Zeitung aufgeblättert und verrückte Typen gesucht. Aha. War die Anzeige und Telefonnummer. Ja. Hab da angerufen, die haben gesagt, okay, wir besprechen das nicht am Telefon, komm vorbei. Und ich bin da hingegangen und die haben mir erzählt, was ich zu tun habe und hab den Job gekriegt. Aber die Voraussetzung muss doch mindestens sein, dass du dich in der Stadt, in der du dich aufhältst, sehr gut auskennst. Ne? Eben nicht. Eben nicht? Nein, ich kannte Berlin gar nicht. Ja, aber wie willst du dann Vorschläge machen für gewisse... Du fährst Dinge, das ist ja dein Job, du kriegst ein U-Bahn-Ticket, also du kannst dann den ganzen Tag fahren und du fährst halt rum. Mhm. Und okay, man muss ja schon wissen, ich meine, ich werde in Mitte nicht so ein abgefucktes Ding finden, wenn ich irgendwie mal so ein altes Treppenhaus brauche oder irgendwie so einen dritten Hinterhof, dann fahre ich nach Kreuzberg oder nach Prenzlauer Berg oder so. Aber besser wäre es doch trotzdem, wenn du dich gut auskennen würdest. Wir sind zu zweit. Mhm. Und ich mache das mit einer Frau zusammen, die Isabel, sind auch völlig verschieden, das wollte ich auch so, also nicht irgendwie zwei gleiche Typen. Und wir ziehen dann halt los und gucken uns das an. Für welche Projekte habt ihr denn schon gearbeitet? Kennen wir die? Sind das irgendwie populäre Filme oder Serien? Also das populärste war jetzt Sperling, das ist ZDF. Ja. Da, Kneipen, Toiletten. Ja genau, was hast du oder was habt ihr entdeckt, was hinter dann auch wirklich verwertet wurde in der Produktion? Wir haben in Kreuzberg einen dritten Hinterhof entdeckt. Mhm. Die brauchten was völlig Abgefahrenes. Das war irgendwie, sollten laufen und da verhaftet werden. Mhm. Sollte ganz runtergekommen aussehen, aber es sollten auch Leute da wohnen. Also, ne, und ja, wir fotografieren das dann immer erst, zeigen das dann halt unserem Boss. Der guckt sich das an und ja, die vermitteln sich dann halt weiter mit den zuständigen Besitzer. Und also ihr macht ein Foto, legt das dem Boss vor. Geht der Boss dann auch nochmal, wenn ihn das interessiert? Dann guckt er sich das auch nochmal wieder, beleuchtungstechnisch und so, weil da haben wir überhaupt keine Ahnung von, ob das dann alles machbar ist. Und kriegt ihr denn nur das bezahlt, was hinterher dann auch gefilmt wird? Also wir haben so ein Basisgehalt, also 1000 Mark kriege ich jeden Monat. Mhm. Und der Rest ist dann halt immer so Provisionsbasis, aber man kann gut leben. Also ich hatte noch nie weniger wie 2000 Mark. Ja, und wie viele Stunden pro Tag? Oder bist du überhaupt pro Tag unterwegs? Ja, manchmal die ganze Nacht. Also halt, wenn wir abends versuchen, weil wir wissen ja nicht, wie es abends aussieht, wenn wir tagsüber gehen. Und ja, dann fahren wir halt die ganze Nacht rum und gucken uns das an, und finden was. Das ist dein Hauptjob im Moment? Das ist mein Hauptjob, genau. Und es macht auch Spaß. Ist das nicht ein tolles Erfolgserlebnis, wenn du dann hinterher wirklich in einem Film dein Treppenhaus siehst, was du entdeckt hast? Ja, es glaubt mir immer keiner, wenn ich sage, das habe ich entdeckt. Ich habe gesagt, das soll jetzt gemacht werden. Meine Oma hat es mir nicht geglaubt. Ich glaub's dir. Es ist so, es macht Spaß. Aber du suchst, du bist aber nur Scout. Das sind ja diese ganzen dämlichen amerikanischen Begriffe, ja. Ne? Play Scout. Könnte man das auch deutsch nennen? Spielortsucher oder sowas. Spielortsucher, ne? Ja. Ist ein bisschen länger. Ist ein bisschen länger, aber Play Scout hört sich ganz gut an. Ja, das meint man immer so, ne? Ich hasse ja diese ganzen Anglizismen in der deutschen Sprache. Ja, ich krieg manchmal wirklich den Hals. Also ich liebe ja McDonald's, weil da hat man ja so viele Aufstiegschancen. Da wird man ja von null fängt man an und dann kann man ja bis Supervisor und Store Manager nach ganz oben kommen. Super ätzend. Ich sag immer, hört sich nicht zum Thema, ich sag immer, warum heißt es Mountainbike? Warum heißt es nicht Geländerad? Warum heißt es Airbag und nicht Luftkissen? Ne? Warum heißt es recyceln und nicht wiederverwerten? Genau. Weil die Leute alle bluffen wollen, indem sie Englisch sprechen, meinen sie sind hip und toll und schick und modern und was weiß ich. Und die meisten Leute verstehen es gar nicht. Paradebeispiel, das muss ich ganz kurz sagen, ist immer der Hamburger. Ja. Es ist ja wirklich der Hamburger. Ja. Aber die Leute kommen dann halt in irgendeine große Fastfood-Kette und bestellen Hamburger. Ja, ja. Es gibt keinen Hamburger, es gibt nur einen Hamburger. Das Schönste ist, das gehört auch nicht zum Thema, ich muss es mal gerade erzählen. Es gibt eine große Parfümkette in Deutschland, die wirbt damit, come in and find out. Ja. Und mich hat neulich jemand gefragt, der des Englischen nicht so mächtig ist, der sagt, was heißt das? Komme rein und finde wieder heraus. Also völlig bescheuert, ne? Das ist total bescheuert. Die meisten Leute können eben nicht so gut Englisch, aber das gehört ja gar nicht zum Thema jetzt. Sascha, du bist Play Scout und ist das ein Beruf für dich, so ein Einstiegsjob auch in das Filmgewerbe? Also ich wollte immer irgendwie zum Film kommen und ich bin ganz dummerweise halt auf diese Anzeige gekommen. Mhm. Ich habe vorher in irgendwelchen Bekleidungsgeschäften gearbeitet, sprich schwedische Handelskette und so und ich denke, ich weiß es nicht, abwarten. Vielleicht wirst du ein großer Filmstar mal. Das glaube ich nicht, aber ein kleiner. Ein kleiner, da sagst du, so fing alles damals in den Hinterhöfen von Berlin an. Genau, in Kreuzberg und in Prenzlauer Berg. Wie Marlene Dietrich, auf den Spuren von der Dietrich. Sascha! Na gut. Schönen Gruß nach Berlin. Alles klar, tschüss. Schöne Grüße zurück, tschüss. Ja, ciao. Serbar. Hey, hey, hey, was ist dein Name? 22. Hi, Domian. Ja. Serbar, du musst aber bitte dein Radio oder Fernseher ganz leise schalten. Alles klar, habe ich gemacht. Was bist du vom Beruf oder was machst du? Also mein Beruf ist, ich bin in Frankfurt Präventionshelfer. Mhm. Und zwar ist es so ein neues Projekt von Frankfurt. Mhm. Seit 2 Monaten läuft es. Das ist, also das sieht so aus, dass wir jetzt in Frankfurt rumlaufen und Sachen aufschreiben, die Menschen draußen stören, sagen wir mal Kot auf der Straße und Sperrmüll, was nicht abgeholt wurde oder defekte Ampeln oder Straßenschilder, die nicht da sind, die fehlen, das schreiben wir auf. Das ist ja toll. Und ihr arbeitet im Auftrag der Stadt Frankfurt? Genau, fürs Ordnungsamt. Das ist ja eine tolle Sache. Da könnten sich aber viele Städte eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Und das heißt dann auch das Auge für Frankfurt. Mhm. Und wir haben dann auch so Jacken, da steht hinten drauf Gewalt, Sehen, Helfen. Wir haben dann auch Handys. Falls dann mal im Laden Diebstahl stattgefunden hat und der Typ rennt raus, dann können wir das gleich melden und dem hinterher. Wir dürfen dann aber selber nicht eingreifen. Mhm. Wir sind dann halt für die Leute da und gucken dafür. Aber hauptsächlich geht es in diesem Beruf darum, um Verschönerungen in der Stadt zu bewirken. Genau. Mhm. Falls irgendwo mal zu viel Müll ist, was dann überläuft, schreiben wir auf und geben das dann weiter. Dann kümmert sich zum Beispiel das Gartenamt drum. Oder wenn dann eine Parkbank kaputt ist, das wird dann aufgeschrieben. Mhm. Oder wie gesagt, wenn Kot auf der Straße rumliegt, das wird aufgeschrieben. Dann nimmst du gleich dein Handy und rufst das Ordnungsamt an und sagst, ja Jungs, mach das mal sauber. Nee, nicht so, genau. Aber du schreibst es auf dann. Wir schreiben es auf und geben es dann weiter. Das heißt, du bist den ganzen Tag in Frankfurt auf der Straße unterwegs. Genau, und zwar... Wie viele Stunden? Wir machen das von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr abends und von Montag bis Freitag machen wir das und das wird dann auch von der Stadt bezahlt. Also ist ein richtiger Fulltime-Job dann, ne? Genau, das ist ein Fulltime-Job. Wird das denn einigermaßen bezahlt? Wahrscheinlich nicht so doll, ne, oder? Wie man es nimmt. Also ich magst du es erzählen? Langt. Ich bin alleine und mir langt. Erzähl mal, wie viel kostet du pro Monat? Also ganz ehrlich, ich krieg 1500, 1600 dafür. Ja, ja. Hast du da, welche Voraussetzungen musstest du mitbringen? Also die Voraussetzungen waren, also ganz klar, man musste ein ganz sauberes Führungszeugnis haben und man musste ein bisschen die Stadt repräsentieren, sage ich mal. Also die Stadt wiederum muss ja auch Vertrauen in euch haben, ne? Dass ihr wirklich auch den ganzen Tag dann eurer Profession nachgeht und nicht einfach im Café sitzt, ne? Und Eis esst. Mhm. Ja, bei uns ist es ja auch so, wir haben rote Jacken an, da steht es dann auch hinten drauf, Gewalt sehen helfen. Und das Projekt ist ganz neu. Also mir gefällt das sehr gut, das heißt Präventionshelfer, klingt auch ein bisschen blöd, aber dahinter steckt was Gutes, finde ich. Vielleicht haben einige Stadtväter aus anderen Städten heute Nacht hier zugehört. Ja, das hoffe ich und kommen auf die Idee. Das ist auch ein Beruf, der sehr Spaß macht, weil man hat Kontakt zu Menschen. Ja. Das Gute ist, wir können auch alten Leuten draußen helfen, falls die mal einkaufen gehen, die können das nicht tragen, dann helfen wir denen, weil wir ja auf der Straße rumlaufen und nur da sind zum Helfen. Frankfurt ist uns ein Vorbild. Genau. Werber, vielen Dank für deinen Anruf. Ich bedanke mich. Tschüss. Genau, einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Wolfgang, 48 Jahre alt. Ja. Ich glaube, er ist aber jetzt dran. Wolfgang? Ich bin dran, ja. Ja. Also. Ich freue mich dann zuerst mal, dass ich nach vielen Versuchen durchgekommen bin, ne? Mhm. Und ich möchte aber direkt zum Thema kommen. Ich bin Schwabe, wie du hörst. Ja. Bin allerdings in Nordrhein-Westfalen, lebe ich seit 1986, ne? Mhm. Und kam durch das Internet, weil ich da sehr präsent bin, kam ich zu dem Job, den ich gerade ausführe. Ich bin ein Jäger. Du bist ein Jäger. Allerdings ohne Flinte. Ein Jäger ohne Flinte? Rätsel. Meine Flinte ist der PC. Aha. Ich habe also durchs Internet vor einiger Zeit, im Frühjahr war es gewesen, habe ich den Auftrag erhalten, da sind die auf mich aufmerksam geworden übers Internet, die Amerikaner, davon rede ich, ne? Die sind auf mich aufmerksam geworden, weil das Jahr 2000 kommt gnadenlos und es wartet nicht. Und seither führe ich einen Job durch und prüfe diese Tochterfirmen, dieser amerikanischen Firma, auf die Jahr 2000 Zuverlässigkeit. Aha, das heißt also, es geht um die Computerumstellung auf das Jahr 2000. Und das ist ein ganz dringendes Thema. Ich weiß. In Deutschland haben sich noch wenige Gedanken darüber gemacht. Na, ich glaube, mittlerweile sickert es durch, ne? Und sehr viele Banken, sehr viele Konzerne, sehr viele Versicherungen haben riesig Angst mittlerweile davor. Die Banken, die Versicherungen, glaube ich nicht so sehr, denn die haben genügend Kohle im Hintergrund. Und die haben sich auch schon die entsprechenden Experten geholt, um das zu regeln. Ich glaube, die sind auf der sicheren Seite. Was genau machst du denn dann mit in deiner Jagd im Rechner? Was genau bewerkstelligst du? Ich besuche irgendeine Tochterfirma der Amerikaner mit meinem Team. Und da gehen wir rein und wir nehmen Bleistift in die Hand und ein Formular und gehen wirklich in jede Maschine rein, sei es eine Drehmaschine, sei es eine sonst irgendeine elektronisch gesteuerte Maschine. Was steckt denn hinter die Amerikaner? Das sind amerikanische Konzerne, die in Europa Tochterfirmen haben. Also, für die du dann arbeitest, ne? Für die arbeite ich, ja. Von Spanien bis Slowenien, von Irland bis Italien, sage ich mal. Ne? Und du hilfst, also wir übersetzen das jetzt mal, quasi du hilfst den Firmen, dass die ihre Computerprogramme sachgemäß umstellen auf das Jahr 2000, dass das reibungslos über die Bühne geht. Ich sage es mal ganz einfach. Ich bin seit 30 Jahren im technischen Beruf tätig eigentlich. Und habe deswegen entsprechende Erfahrung. Und dann gehen wir da rein und wir haben grüne und gelbe Kleber, ne? Einfach gesagt. Und dann schauen wir uns die entsprechende Maschine an. Und wenn da irgendein Problem drin sein könnte, dann machen wir einen gelben Kleber drauf, wenn nicht einen grünen. Wenn wir einen gelben Kleber machen, dann haben wir ein Formular, wo wir den Hersteller aufnehmen, die Sublieferanten und die entsprechenden Kontaktadressen und schicken das nach Amerika. Und dort sitzt ein Team, das sich damit befasst, diese Leute in die Pflicht zu nehmen. Ich verstehe. Das ist auch zurzeit dein Hauptjob? Das ist mein Hauptjob. Dein Hauptjob, ne? Bist täglich damit viele Stunden auch beschäftigt? Oh, im Moment hatte ich gerade eine Pause, aber dann geht es schon wirklich so 12, 14 Stunden mäßig. Ne? Also da bist du beschäftigt jetzt bis zum Jahr 2000 und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Wenn es Komplikationen gegeben hat, ne? Ja, ja. Und dann wird es natürlich noch entsprechend gefährlicher nach 2000. Ne? Das glaube ich, ja, wenn alles durcheinander geraten ist. Das war ein Jäger ohne Flinte namens Wolfgang. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Winfried, 46 Jahre alt. Winfried hat aufgelegt. Oder die Leitung ist weggebrochen. Dann machen wir weiter mit Wolfgang und der ist 37 Jahre alt. Ja, hier ist Wolfgang, 37. 37, ja. Guten Morgen, Wolfgang. Wolfgang. Ja, ich bin Obertonsänger. Obertonsänger. Das ist eine Gesangstechnik, die aus dem Fernen Osten kommt, in Tibet und der Mongolei. Und man singt mit zwei Stimmen gleichzeitig. Und da bin ich sowohl Sänger, trete künstlerisch auf in Solokonzerten, bin aber auch Lehrer und unterrichte das. Ja. Was sind das für Konzerte? Sind das Konzerte in einem großen Rahmen, in Konzertsälen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, groß ist der Rahmen so bis etwa 400-500 Zuhörer. Mhm. Meistens tritt ich in Kirchen oder in halligen Räumen auf, ja, dass diese Gesangstechnik etwas entgegenkommt. Also man nennt es Hochtonsänger. Oberton. Obertonsänger. Obertonsänger. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Ich bin Anfang der 80er Jahre mal mit Joachim Ernst Behren zusammengetroffen. Den kenne ich nicht. Den kennen Sie nicht. Das ist ein bekannter Jazzmann, mhm, der früher beim Südwestfunk gearbeitet hat, mhm, der dann Anfang der 80er Jahre sehr auf Weltmusik umgeschwenkt ist. Mhm. Und er hat damals ja, so östliche Gesangstechniken verglichen mit westlichen. Mhm. Ich habe damals Amen gesungen von Händel, mhm, im Vergleich zu Om-Gesängen aus Tibet. Mhm. Und dann hat mich diese Gesangstechnik so fasziniert, dass ich das seitdem gelernt habe und auch praktiziere. Ist das sehr schwer zu lernen? Es ist, nein, eigentlich nicht. Es ist bis zu einem bestimmten Perfektionsgrad sogar an einem Tag zu lernen. An einem Tag zu lernen. Kannst du uns, damit wir das uns vorstellen können, könntest du uns jetzt so eine kleine Kostprobe präsentieren? Ja, kann ich. Aber ohne künstlerischen Anspruch. Ja, einfach kann, die Technik zu demonstrieren. Klar, übers Telefon kann es nicht perfekt sein. Das ist völlig klar. Also ich singe einen Grundton und dann hört man nachher ein Pfeifen oben drüber. Ja. Das warst jetzt nur du alleine? Das war nur ich alleine. Das ist ja irre, das ist ja also Kompliment. Das hast du beides zustande gebracht, die beiden Töne. Auch diesen Pfeifton. Ja, das ist gerade dieser Oberton. Das ist im Grunde sehr beeindruckend. Eine Zauberei, das Ganze. Das, was ist das? Das ist keine Zauberei, mhm, das kann im Grunde jeder. Weil es ist eine Technik, die man erlernen kann. Genau. Die, im Grunde ist das eine ganz saubere Aussprache von Vokalen. Mhm. Im Grunde arbeite ich mit dem sehr feinen Material der Vokale, mhm, und ändere Vokale nur ganz, ganz gering. Mhm. Man kann sicher 4-5 verschiedene O's unterscheiden und dann nochmal 3 O's und in einem Feinheitsgrad, den, mhm, wir in unserer Sprache gar nicht haben. Und dann kommt man diesen Obertönen auf die Schliche und kann sie dann durch Zungenstellung und Mundstellung verstärken, mhm, die sich wirklich als getrennte Melodie über die Stimme erheben. Und es gibt für diese Gesangskunst, sage ich mal, gibt es auch Lieder, Werke, die man aufführen kann? Ja, es gibt ganz, ganz wenige. Mhm. Also ich bin zurzeit in Kontakt mit einigen zeitgenössischen Komponisten, die da was für machen. Mhm. So eins der ersten Werke stammt von Stockhausen. Mhm, ja. Aus den 60er Jahren. Ja, aber es müsste doch dann eigentlich so aus Asien müsste es doch Dinge geben, die man dann auch hier rüberholen könnte und das aufführen könnte. Ja, in Asien gibt es zwei verschiedene Stile. Einmal in der Mongolei gibt es ein bisschen volkstümlicheren Stil. Mhm. Da gibt es Lieder, die ich aber nicht praktiziere. Und dann gibt es in Tibet den mehr kontemplativen Gesang, mhm, den man in den Klöstern verwendet, in dem tibetischen Buddhismus. Und ich benutze die Technik auf der Basis von gregorianischer und byzantinischer Musik, mhm, und improvisiere in der Regel. Wie schön, wie schön. Ich glaube, dass die Leute sehr beeindruckt sind, wenn sie dich in einer Kirche, vor allen Dingen vielleicht in einer Kirche, ne, in einem sakralen Umfeld hören. Ja, das sind meist sehr meditative Konzerte, mhm, und ich mache die Erfahrung zunehmend auch. Ich mache jetzt seit 4 Jahren, mhm, also ich habe den Beruf des Chemikers gelernt, habe den einige Jahre ausgeübt und bin vor 4 Jahren sozusagen total ausgestiegen. Ja, also hast du Chemie studiert? Ich habe Chemie studiert, mhm, Diplomchemie, und habe auch dann Industrieforschung betrieben. Und habe ich sehr hohe Achtung vor, weil ich weiß, dass das ein sehr schwieriges Studium ist. Ja, ist so. Ja. Und von diesem Beruf als Obertonsänger, muss ich mir erstmal einprägen, Obertonsänger, davon kannst du auch leben. Ja, es ist kein Vergleich mit der Chemie. Ist klar. Mhm. Und ich muss auch irgendwas dazu machen. Mhm. Und stelle deshalb auch CD-ROM-Software her. Mhm. Aber mein Hauptberuf ist dieser Obertongesang. Gibt es denn da auch genügend junge Leute, die das lernen wollen? Du sagtest ja gerade, dass du auch Lehrer dafür bist. Ja, das ist eigentlich die Hauptanwendung, was das Finanzielle angeht. Vom Spaß her sind die Konzerte die Hauptanwendung. Bist du denn, jetzt wollen wir die Gelegenheit auch nutzen, ein bisschen Werbung für dich zu machen, bist du in der nächsten Zeit irgendwo zu hören, zu sehen? Hast du einen Konzerttermin? Ja, kommenden Sonntag. Kommenden Sonntag. In Aachen. In Aachen. Um wie viel Uhr? Um 20 Uhr in der Kirche St. Hubertus. Na, da wird doch was los sein, glaube ich. Wolfgang. Das werde ich zusammen mit einem Didgeridoo-Spieler aus den Niederlanden aus. Ja. Sehr schön, sehr interessant. Danke für deinen Anruf. Ja. Und viel, viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Und jetzt habe ich noch den Armin dran. Und der Armin ist 41. Richtig. Ja, Armin, guten Morgen. Guten Morgen. Hattest du sowas schon mal gehört von gerade? Nein, habe ich noch nicht. Interessant, ne? Sehr interessant, ja. Da ich auch ein bisschen in der Kirche mitsinge, ist das sehr toll. Ja, wirklich. Also muss ich auch sagen, sehr beeindruckend. Jetzt zu dir. Ja, zu mir. Was machst du? Ich bin Bestatter. Du bist Bestatter? Richtig. Ja. Also als Angestellter. Als Angestellter. Du hast also kein eigenes Unternehmen. Nein. Wie lange machst du schon? 5,5 Jahre jetzt. Wie bist du dazu gekommen? Durch ganz dummen Zufall. Also ich war vorher bei der Stadt beschäftigt und da ist dann durch ein Grünflächenamt ist dann gefragt worden, weil die hatten Bestatter das Institut neu übernommen und die suchten da Leute und wenn ich ein Interesse war oder was, ja, mich da durch Zufall mal rüber, hab mich da beworben, hab Urlaub genommen, mal mitgefahren, ob man überhaupt damit klarkommt und hab also beim ersten Mal direkt gemerkt, also es ist irgendwie normal, also Krankenhaus gefahren, eine ältere Dame abgeholt und hab also kein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Also es war für dich keine große Überwindung, anfänglich immer mit Leichen zu tun zu haben. Das sind keine Leichen, das sind Verstorbene. Das sind Verstorbene, ja. Richtig. Verstorbene Menschen, ja. Natürlich, ja. Der Hinweis ist ja richtig, ja. Richtig. Ja. Nee, keine Probleme. Habe ich vielleicht gedacht, aber es... Was genau musst du mit den verstorbenen Menschen machen? Oder was machst du in der Regel mit denen? Ja, ich muss sie egal wo abholen. Ob zu Hause, Krankenhaus, Unfall, Selbstmord etc., egal wo, wie was. Und dann, je nachdem, wie sie sind, wie die Angehörigen es haben wollen, werden sie natürlich aufgebahrt. Also musst du sie auch waschen und anziehen? Waschen, anziehen, richtig fertig machen, dass dann die Angehörigen nochmal würdevollen Abschied nehmen können am Verstorbenen selbst. Bist du dann manchmal mit den verstorbenen Menschen auch alleine in einem Raum? Öfters. Öfters. Und das macht ja auch gar nichts aus. Nö. Gibt es denn dennoch Eindrücke, also ich denke jetzt vielleicht an Unfallopfer oder an Kinder, wo es dir auch ans Herz geht? Nee, eigentlich nicht. Du hast eine gesunde Distanz dazu. Richtig, ja. Also es gibt viele, wenn man mal so Unfallopfer abholt oder so, denkst du ja nicht mal, könnte dein Sohn sein oder könnte deine Oma sein oder deine Mutter und. Der Gedanke ist mir nie im Kopf gekommen. Also. Ja, du hast gerade gesagt, das sind verstorbene Menschen. Dennoch, hast du nicht dann vielleicht auch eher so ein sachliches Verhältnis dazu, als wären es Gegenstände, die du herrichtest? Nein, ich sag mal so, also wir als Bestatter können im Endeffekt nur noch die letzte Ehre erweisen, den Verstorbenen gegenüber, den Angehörigen gegenüber. Nun ist es... Ich mir vorstellen, ein Arzt hat es schwieriger wie wir. Nun ist es ja ein sehr ernster Beruf. Zu lachen gibt es da ja nichts, den ganzen Tag über. Der Bestatter lacht. Also wenn ihr alleine seid, lacht ihr dann auch schon mal. Ja, sicher. Macht ihr Scherze auch schon mal, so über die Toten? Ja, klar. Ja, das gehört, glaube ich, auch dazu und ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Nee, ist jetzt nicht, dass da irgendwie komische Scherze mal, aber guck mal, jetzt wenn man den in den Seich reinlegt und sagt, guck mal, der Arm ist dann raus, guck mal, Manta-Fahrer oder so, wenn er noch nicht richtig drin liegt. Ich weiß, so unter uns Kollegen, ne, aber so richtig nicht. Armin, das muss ich immer fragen, das habe ich einige Male schon gehört. Ist es eigentlich wahr, dass 60-70% der Männer einen irrigierten Penis haben, wenn sie tot sind? Nein. Nein, das ist nicht wahr. Dann hatten wir mir da einen Bären aufgebunden. Ja, erstmal das und zweitens auch, ich dachte, jetzt, es kommt die andere Frage und zwar, viele denken immer Totenstarre, also wenn die Leichenstarre eintritt, dann, und wenn du die fertig machst, dann musst du doch die Arme brechen oder die Hände brechen und. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass du sowas nicht machst. Nee, macht man ja auch nicht, weil es geht raus. Gibt es in, wie das geht raus? Ja, das ist, die Totenstarre ist eigentlich nur ein Blutstau. So, ja. Weil das Blut ja nicht mehr durchläuft und es wird dickflüssig. Und wenn man den Arm richtig bewegt und ein bisschen massiert, dann bewegt es wieder ganz normal. Gibt es in diesem Beruf auch ein Erfolgserlebnis? Erfolgserlebnis ist immer so, wenn die Angehörigen so zufrieden waren, sagen, ach, der sah wunderschön aus und sieht aus, als wenn er geschlafen hat, richtig ruhig, zufrieden, sicher, das schon. Ja. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ja, also ich hätte gerne noch ein bisschen mit dir gesprochen, aber das geht leider nicht. Demnächst. Demnächst vielleicht, ja. Genau. Armin, alles Gute. Ich dir auch. Tschüss. Domian, tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik, Markus Liebetanz. Morgen haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow für die Themen, für alle Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und das Domian-Bild-Telefon ist morgen Nacht in der Disco Go Park in Herford aufgestellt. Also wenn ihr per Bildtelefon mit mir reden wollt und in Herford wohnt, könntet ihr vielleicht dahin gehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen.